Abend, Donnerstagabend, kurz vor Weihnachten, grüße ich alle Zuhörer. Das war jetzt gerade der neueste DMC-Mix, Top 88, gegen 20 Minuten. Ab 20 Uhr, dann, besser gesagt, kurz nach 20 Uhr, machen wir wieder einen auf Telefon, da geht man Grüße durch, Weihnachtsgrüße in alle Welt. Und bis dahin geht es weiter mit DMC Spezial, die neueste Remix von dem älteren Song von Wham, Last Christmas. Ganz genau. X-Mal für euch präsentiert von Johnny 2000. Auf LD. Hit music is what we play. Listen, you don't have to pay. It's great. And we miss you, a vibrate you day. Radio, radio, 20 Uhr genau. Sendung Pop News am Mikrofon HDK. Und gibst dir Geschenke? Weihnachten. Ja, 4 Stunden Musik und ja, Grüße und auch andere bei uns. Unter der bekannten und beliebten Telefonnummer aus Deutschland mit der Vorwahl 0033 87 96 und dann die 2020er am Radio Studio 1. Euer und unser Sender mit Platz. Ganz besonders dann, wenn Charlie 2000 unterwegs ist. Charlie 2000's Vorweihnachtsfeier Freitag, 23. Dezember in der Mehrzweckhalle in Muckensturm. Und die richtige Christmas-Fete am zweiten Weihnachtsfeiertag ebenfalls in Muckensturm. Mit Charlie 2000 ist Weihnachten noch viel schöner. Und jetzt ist halt los, unsere Telefonnummer 003388 75 54 54. Mister Gleifen. Man. guten Abend. Bye. Have you seen any Martians? Anywhere. Happy Birthday to you. So, jetzt machen wir weiter bei dir. Okay, vielen Dank. Thank you. Drops General Public Spots. Im Herzen von La Petite France, in der Pont Couvert von Straßburg, können Sie die ältesten elsässischen Rezepte in einer typischen und angenehmen Atmosphäre genießen. In La Bierstube Ami Schütz. Unter vielen anderen Spezialitäten, zum Beispiel Schneckensuppe, Rehmedaillon-Pfeffersoße, Kalbsfuß und Biersoße. Christiane, die Chefin des Hauses, freut sich jeden Tag mittags und abends bis um 24 Uhr auf ihren Besuch. Außerdem, wenn Sie nach 22 Uhr mit mindestens 4 Personen kommen, wird die 4. Person von uns persönlich eingeladen. Rufen Sie jetzt an und reservieren Sie einen Tisch 00338832769 und die 8 in La Bierstube Ami Schütze. Bon Couvert im Petit France in Straßburg, Nummer 1, Telefon 00338832769 und die 8. Wir wünschen guten Appetit et bon Appetit. That girl steals. Und das Ganze auf Französisch, Elementaire 50-52, oui, au Margin Pose. Non, c'est la fin. C'est ça. Ihr Tourpartner in Sachen Verreisen, egal ob mit dem Zug, eigenen Wagen oder mit dem Flugzeug. City Reisebüro GmbH Offenburg. Gerberstraße 13, Telefon 0781-23738. Wir legen Ihnen die Welt zu Füßen. City Reisebüro GmbH Offenburg. Und hier ist euer Radio Powerplay von der 6,8 und 96,6 und am Mikro immer noch Dienstags und Donnerstags. Ärzte-Session. Hallo. Du? Wer spricht denn da? Hallo. Hier ist die Seite 385 des Straßburger Telefonbuches. Was Sie brauchen, ist die Telefonnummer von Euroradio. Mal gucken. Ah, da. 00338875454. Machen. Und jetzt nichts mehr ran an den Tasten und Wählscheiben und zuschlagen. Euroradio. Jetzt anrufen. Sofort. Ja, das macht ihr ja nicht schon. Das macht ihr. Hallo. Ja, jede Menge Leute sind dran. Okay. Ganz genau, Astrid. Und am Telefon die Uschi. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, wir sind auf Sendung. Ja, guten Abend, hier ist die Uschi. Wir sind der Rest von der Weihnachtsfeier von der Firma EKZ in Baden-Baden. Mhm. Wir möchten sämtliche Mitglieder der Firma EKZ noch begrüßen. Ja. Und besonders möchte ich grüßen meine Tochter Natascha. Mhm. Und darf ich mir auch was wünschen? Ja. Haben Sie von U2 eine Platte? Hammer, ja, aber wir sind hier am Umbauen und momentan absolut chaotisch. Oh, schade. Das nichts, wäre nämlich für nichts meine zu Tochter finden. Gewesen. Nichts zu finden. Nee, das reicht. Das war badisch. Das reicht nicht mehr vor 22 Uhr. Oh, das ach war hochdeutsch. Nein, da ist sie schon im Bett. Schade. Ja. Ja, was nehmen wir dann? Ja, irgendwas. Irgendwas. Suchen Sie sich doch mal was aus. Ja, kannst ja auch du zu mir sagen, kann aber ist egal. Kann ich auch du zu dir sagen. Ja, okay, ja. Such mal was Flottes raus, ja? Okay, Uschi, wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich dir auch. Tschüss. Auf der anderen Leitung der Nico, hallo? Hallo, hier ist der Nico, ja. Schieß los. Ja, okay, schieß gleich los. Also ich grüße Simone, Antje, Susanne, Kiki, Chilla, Isabel, Sascha, Erik, Patrick, Gregor, Muff, Manuel, Rubbel, Thomas, Heiko, Ralf, Rebecca, Andrea, Miriam, Markus, Tobi, Kassim, Kloten, Bulle, Harald, Jörg, Stöpsel, Adam, Levi, André, Michael, meine Eltern, meine Oma, alle, die dazugehören, meine Klassen zu der Gymnasium. Das wäre. Das war's? Ja. Okay. Tschüss. Also, pass auf. Erstmal hier. Einüben. Achtung. 1, 2, 3, 4. Die Christmas Show. We better hurry up. Tomorrow's Christmas Day. Pump up the Christmas. Pump up the Christmas. Pump up the Christmas. Am Heiligabend von 12 bis abends um 8, 8 Stunden Nonstop Christmas Show on Radio Drops. One more time. Christmas show. For a happy new year. Am 24. Dezember, Heiligabend 1988, um 12 Uhr mittags, fällt der Startschuss zu einer achtstündigen Weihnachtssendung. Die Christmas Show mit Commander Tom und Frankie Boy beinhaltet alles, was sein muss. Fröhliche Weihnachten an alle Drops-Hörer. Ja, Moment mal, Sekunde. Einmal hoch. Dann auch, alles klar. Alles klar, merci, ja. Ja. Ja. Und ey, der hier und okay, machen wir. Ich kann jetzt weiter. Ey, Jürgen, hier ist. Also ich grüße Bruno, Schreber Flieg und seine Freundin Uschi Stolschmidt, Frieda und seine Freundin Elsie. Hallo. Ja, auf geht's. Also, der Elsie Kompmann, der Rade ohne Spatz, der Schulze Miefmaul, der war das jetzt auch. Und ich will schon auf so einem Dings, keine Jahre bringen. Nukular Winter. Ja, tschüss. So, Teenager Lieber Ärzte. Ja. Können wir ein bisschen plaudern? Hm? Wäre doch was. Wohnt oder nicht, oder doch. Adi, lass die Finger aus der Frau, die kann alleine stehen. Er kann es nicht lassen und ich kann es nicht sehen, wenn ich es nicht selbst bin. Adi, lass das, ich hasse das. Jetzt macht er mich hier an, nachher lässt er mich hier sitzen. Sauerei ist das. Der knutscht. Ich halt's nicht aus. Nichtsdestotrotz, hat ein bisschen Nachsicht mit mir heute Abend. Das heißt, da wir ja umgezogen sind, ich das Gott sei Dank noch erfahren habe, sieht es mit den Platten auch dementsprechend aus. Durcheinander halt, ne? Ich versuche mein Bestes. Lasst euch ganz einfach überraschen. Nummer 2, das mag so. Ich grüße Cenk von der Gruppe Best, der gerade gespielt hat halt. Und dann noch die Bierlegion, die MSS 11 und Rest vom Gymnasium war. Muschfrosch, Bündisch, von Tod und Dreschers, Uni, Marx Lammersch, der Boris, Rico, der Habacher, die Band Enforcer, dann noch ein Ronny, ein Tunsch, ein Bogi und ein Luca, der gerade im Krankenhaus ist, also Moscher, Drescher und Speedmaster. Und kannst du mir von Enjoy was spielen? Ja. Von der Among the Living, gerade in Mosch. Ich versuch's, wenn nicht, I'm the Law oder irgend sowas. Okay, mach's auf jeden Fall. Jo. Bis Mosch. Mosch! Die Katja Chemnitz aus Kehl ist es, Frank? Ja. Also, hallo Charlie erstmal. Hallo. Als erstes grüße ich meine Schwester Severin, die neben mir steht. Dann meine Freundin Susanne Rock. Dann meine ganze Klasse, 1DFH, und wünsche Ihnen frohe Weihnachten, genau wie dir. Dann grüße ich den Christian Meier, den Erik, den Dirk, den Norman und hoffe, dass wir alle am 1.7. an die Eishalle kommen. Am 1.7.? Ja, genau. Am 1. Juli? Nein, im Januar. Du hast gesagt 1.7. Entschuldigung, also... Am 7.1. Ja, genau. Ganz wo du auch bist. Da ich selbst nicht, aber die Anlage von mir ist da. Ah ja, gut. Ja. Und ich wünsche mir den Titel von der Ärzte Westerland. Kommt noch! Okay, tschüss. Und ich grüße alle Kehler. Tschüss. Ja, ciao. Jetzt kommt der Hux aus Iffingen. Ja, sehr, sehr, sehr.